WDR 5. Der Krimi. Mord im Negligé von Marcy Cahan. Aus dem Amerikanischen von Moshe Kahn. Regie Michael Schlimgen. Hast du schon was von Gertie gehört? Noch nicht. Hast du ihr schon meine letzte Nachricht geschickt? Gegen das neue Stück sieht die Hochzeitsreise wie eine Montagabend-Pantomime in Huddersfield aus? Vor 2 Tagen. Eine schöne Melodie. Richard Rogers wird höchst erfreut sein, dass du das so empfindest, Lorne. Ein Telegramm von Lady Chillingworth. Lunch am 28. oder Dinner am 4. Weder noch. Ihre älteste Tochter möchte dich unbedingt wiedersehen. Oh. Sie hat einen eindrucksvollen Abend mit dir im Winter 1929 auf Pago Pago verbracht. Unmöglich. Ich bin nie auf Pago Pago gewesen. Sie verwechselt ganz offensichtlich Noel Coward mit Somerset Maugham. Offensichtlich. Sonst noch was? Sonst ist alles unter Kontrolle. Das sagte Napoleon kurz vor Waterloo auch. Der Schlacht oder der U-Bahn-Station? Vor beidem. Cole! Hallo, Lorne. Wieso schleichen Sie hier im Korridor herum? Eine Katastrophe, Lorne. Oh, nicht gleich so melodramatisch, Cole. Ein Telegramm von Gertrude Lawrence aus New York. Sie kann das Stück nicht spielen. Gertie kann nie spielen, wenn wir sie das erste Mal darum bitten. Oder auch beim zweiten Mal. Oder beim dritten. Am Ende kann sie doch. Das ist immer so. Hoffentlich behalten Sie recht. Lesen Sie mir erstmal vor. Habe mich zum ersten Mal in meinem Leben verliebt. Stop. Einsame Tage, Strich. Einsamere Nächte zu Ende. Stop. Auf dem Weg nach Honolulu. Stop. Wieso Honolulu? Sagt sie nicht. Hier, wahnsinnig glücklich, Gertie. Wie bringen wir das Noel bei? Sie müssen ihm das beibringen. Ich bin nicht so mutig wie Sie, Lorne. Ach, Unsinn. Zuerst brüllt er, dann zerschmeißt er eine Porzellanfigur, dann strafft er seine Schultern und wird schließlich sagen, wir müssen weitermachen und darüber stehen. Ach, diesmal ist sie zu weit gegangen. Sie kann doch nichts dafür, Noel. Bitte wie? Was hast du gerade gesagt? Gertrude Lawrence ist verliebt. Darüber hat sie doch keine Kontrolle. Ich hatte ja keine Ahnung, Cole, dass du dich für einen derartigen Experten in der Frage von Miss Lawrences Liebesverhalten hältst. Einige Gefühle sind universell. Oh. Das Bedürfnis nach Intimität, die Irrationalität der Leidenschaft. Absolut faszinierend. Da sitze ich hier, denke nur daran, dass ich ein neues Stück schreiben, besetzen und probieren soll. Ebenso soll ich eine ganze Revue neu besetzen für eine landesweite Tournee. Aber worauf ich mich eigentlich konzentrieren sollte, ist augenscheinlich Gertie Lawrences Bedürfnis nach Intimität. Lass deine Wut nicht an Cole aus. Oh, okay. Wir müssen weitermachen und darüber stehen. Telegrafiere Miss Lawrence. Hoffe, Sonne versenkt deinen Körper. Sand dringt in jede deiner Öffnungen. Moskitos treiben dich zum Wahnsinn. Wütend, Noel. Dann findet heraus, was Celia macht. Celia Johnson? Hast du irgendetwas gegen Celia Johnson einzuwenden, Cole? Cole wollte lediglich andeuten, dass Celia Johnson und Gertrude Lawrence total verschieden sind. Richtig, Lorne. Und Noel ist ein wirklich, wirklich wendiger Bühnenautor. Ich werde die Rolle für die liebe Celia umschreiben. Die liebe Celia ist schwanger. Wer hat dir das gesagt? Sie selbst? Ich habe sie im Selfridges getroffen. Sie sah aus. Glücklich, strahlend und schwanger. Was hattest du denn im Selfridges zu tun? Keine Sorge, ich habe die Agenten reihum angerufen. Du hattest im Selfridges nichts zu suchen. Greta Cunningham ist definitiv verfügbar. Was hast du gesagt? Greta Cunningham. Ende des Monats ist sie mit ihrem Stück im Globe fertig. Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Lonnie? 13 endlose Jahre. Und in diesen 13 endlosen Jahren, was hast du mich da schwören hören, wenn der Name Greta Cunningham erwähnt wurde? Aber hier geht es doch um einen Notfall. Schließlich wollten sie in 14 Tagen mit den Proben beginnen. Verschwinde, Cole, bevor ich dich erwürge. Ich werde Miss Lawrence das Telegramm schicken. Du kannst es ihr gleich persönlich vorbeibringen, mein Lieber. Wir werden ihn noch verlieren, wenn du ihn weiterhin so tyrannisierst. Cole ist mir treu ergeben. Ich habe gehört, Greta Cunningham sei überraschend gut in dem Stück im Globe. Oh, Greta Cunningham ist eine zügellose Harpyie. Sie vereinigt die Bescheidenheit Mussolinis mit dem Esprit von Neville Chamberlain und dem Charme von Adolf Hitler. Ich habe uns 2 Freikarten für die Vorstellung heute Abend bestellt. Lass mich da raus. Wir treffen Winifred nach dem Theater zum Abendessen im Ivy. Die große Cunningham ist nicht die einzige Schauspielerin in England. Sie ist der beste Ersatz für Gertie. Glamour, Sexappeal, Timing. Timing? Dass ich nicht lache. Wenn überhaupt jemand sie beherrschen kann, dann du. Wenn ich sie nicht umbringe während der Proben. Also, bis dann. In der Theaterbar um 7:45. Ich hätte nie erwartet, dich noch einmal wiederzusehen, Lorelei. Auch ich hätte nie erwartet, mich noch einmal wiederzusehen, Darling. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo wir unsere Hoffnungen begraben sollten und anfangen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Ich will es versuchen. Ich auch, Darling. Ich auch. Hör auf, dich so hämisch zu freuen, Lonnie. Greta war ein Vorbild an Zurückhaltung. Nur ganz wenige von ihren alten Tricks. Binky muss ihr gesagt haben, dass ich heute Abend hier bin. Siehst du, was für einen heilsamen Einfluss du auf sie hast? Komm, wir gehen hinter die Bühne und ertränken sie in Komplimenten. Tut mir leid, dass ich Sie bitten muss, hier unten zu bleiben. Haben Sie Miss Cunningham gesagt, dass Noel Coward und Lorne Lorraine darauf warten, Sie kurz zu sprechen? Ich kann nur sagen, Mr. Coward, Miss Cunningham kann jetzt niemanden empfangen. Wenn das so ist, dann bestellen Sie Miss Cunningham bitte. Mr. Coward ist unendlich dankbar, dass sie ihn an ihre legendäre Unverschämtheit erinnert, was soeben dazu geführt hat, dass sie eine Glanzrolle in einem der besten neuen Stücke in diesem Jahrzehnt nicht bekommen wird. Ich kann Miss Cunningham weder das noch anderes bestellen, Sir. Wahrscheinlich vor Entsetzen, dass sie rausschmeißen wird. Miss Cunningham ist tot, Sir. Tot? Erdrosselt. Mit dem Gürtel ihres eigenen Negligés. Scotland Yard ist schon auf dem Weg hierher. Ein mysteriöser Mord. Genau das, was das West End jetzt braucht. Ich wüsste nicht, wieso. Es soll uns von all diesen endlosen Kriegsspekulationen ablenken. Jeder Dummkopf mit Augen im Kopf kann sehen, dass es zum Krieg kommen wird. Können wir einmal ein Abendessen genießen, ohne diese grässliche Diskussion über die Unvermeidbarkeit des Krieges? Wer kann Greta Cunningham erdrosselt haben? Wahrscheinlich war es der Direktor. David Newell? Viel zu phlegmatisch. Jeder in der Londoner Theaterwelt hätte ein Motiv. Die gute Greta war die wandelnde Hölle. Und notorisch Nymphoman. Was eine unglaubliche Faszination auf jeden sexuell aktiven Mann ausübt. Und auf jede eifersüchtige Frau. Das Motiv ist wichtig. Das Motiv. Es ist ziemlich klar, dass der Mord von einem ihrer unzähligen Feinde begangen worden ist, nicht von einem zufällig anwesenden Fremden. Zweitens, die Tat. Erdrosselung. Eine starke Frau könnte theoretisch eine Wuchtbrumme von Gretas Größe und Umfang erdrosseln, vor allem, wenn sie von hinten überrascht. Versuch doch bitte nicht so mit den Händen zu fuchteln. Du stößt ja die Kellner um. Der Mörder ist aber wohl eher ein Mann. Drittens, die Gelegenheit. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand war, der an Gretas Tür klopfen und ohne Umstände eintreten konnte. Ergo, es war David Muir, der Direktor. David Muir könnte nicht einmal einen Keks strangulieren. Die Freundlichen explodieren immer, wenn sie drangsaliert werden, Noel. Sieh dir Shylock an. Ich sehe mir Shylock lieber nicht an. Du glaubst also, es war jemand, der nichts mit der Produktion zu tun hat? Genau, der alte Teufel Sex. Sex? Greta Cunninghams Privatleben war immer schon wunderbar schlampig. Noel hat recht. Die Zahl glücklich verheirateter Ehemänner, die sie vorsätzlich verführt hat, füllen die Royal Albert Hall. Dann glaubt ihr also, dass irgendeine hysterische, eifersüchtige Ehefrau Miss Cunningham in ihrer Garderobe nach dem Stück aufgelauert hat? Ganz genau. Und es geschafft hat, sie zu erdrosseln und sich innerhalb weniger Minuten davon zu schleichen. Wisst ihr? Glaubst du noch immer, es war der Direktor? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ach, Direktoren mögen ja mit Gegenständen um sich werfen, Winifred. Sie mögen Nervenzusammenbrüche bekommen. Sie mögen sogar Mordgelüste haben. Aber tief in ihrem Herzen wissen sie, dass sie spätestens in einem Jahr ein neues Stück besetzen müssen und dass die einzige Darstellerin, die diesem Stück Gerechtigkeit widerfahren lässt, derselbe launische Star ist, den sie am liebsten vergiftet, erdrosselt oder ersäuft hätten. Noel hat recht. Danke, Lorne. Willst du noch einen Brandy? Also dann, trinken wir auf Greta. Auf die liebe Greta. Die arme Greta. Winifred. Oh, fabelhaft. Gut, wenn wir alle versammelt sind, kann ich anfangen. Mm-hmm. Let us all foregather and begin, foregather and begin, foregather and begin. Hey-ho, da-da-da. Vielleicht interessiert dich eine neue Wendung, Noel. Durchaus, Miss Ashton. Ja, mich auch.